was wohl noch bliebe. Nach all den Jahren hast du Zweifel angebracht, ob ich dich heute auch noch liebe. Und fast schon hätte ich ja gedacht. Doch wenn du abends vorm PC sitzt, bin ich völlig abgeblitzt. Spät kommst du ins Bett herein, streckst kalte Füße an mein Bein. Dann wünsch ich, du wärst ein Wärmekissen und ich müsst dich nicht so lang missen. Ach, wärst du doch einmal nett und so wie früher, früh im Bett. Dann wär Friede, Freude, Eierkuchen und wir lebten im Paradies. Milch und Honig würden fließen, das Leben wäre süß. Friede, Freude, Eierkuchen und wir lebten im Paradies. Milch und Honig würden fließen, das Leben wäre so süß. Manchmal lässt du Sachen liegen, die dann im Weg rumfliegen. Später erklärst du versessen, ich hätt all das Zeug vergessen. Ich wünschte, du erinnerst dich und schiebst die Schuld nicht mehr auf mich. Ach, wärst du doch einmal nett und so wie früher, früh im Bett. Dann wär Friede, Freude, Eierkuchen und wir lebten im Paradies. Milch und Honig würden fließen, das Leben wäre süß. Und Honig würden fließen und das Leben wäre so süß. Wenn ich mich mal tiefer senke und an die frühen Jahre denke, da gab es viel Kerzenschein, Romantik, Kuscheln, roten Wein. Der Alltag hat uns angefressen, doch ich hab nichts vergessen. Ach, wärst du nur wieder nett und so wie früher, früh im Bett. Dann wär Friede, Freude, Eierkuchen und wir lebten im Paradies. Milch und Honig würden fließen, das Leben wäre süß. Milch und Honig würden fließen und das Leben wäre so süß. Milch und Honig würden fließen, das Leben wäre süß. Friede, Freude, Eierkuchen und wir leben im Paradies. Wir lassen Milch und Honig fließen und das Leben ist so.